Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 14, 2018, Episode 564, der Redefilter. Ja, Thema ist heute, vielleicht sage ich gleich am Anfang mal was. Ich hasse Feiertage. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich hasse Feiertage. Aber es geht ja nicht anders, ja, also muss man durch, ja, heute Montag, ne, Ostermontag, nicht, dass ich jetzt speziell Ostern hasse, im Gegenteil, ne, finde ich eigentlich ganz gut, nur es ist, anders und es ist ein totales Chaos mal wieder geworden, ne, ist ganz klar, weil ich da raus bin, ne, aus dem Trott und da geht, ja, oft nichts mehr. Ne. Tja, der Cloud Act war letzte Woche auf dem Plan gestanden und da habe ich mich auch gefragt, was das denn nun soll. Der Cloud Act, ne, das heißt ja, soll mal wieder Nutzer beschützen, ja, und regeln, wer wann wo was abfragen darf. Und Cloud Act hat eigentlich nichts mit der Cloud an sich zu tun, betrifft es allerdings auch, von daher ziemlich genialer Name, das muss man schon zugeben, ja. Aber Cloud steht in dem Fall für eine Abkürzung, deswegen wird es auch groß geschrieben, für Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Ja. Also im Prinzip eine Regelung, um gesetzesmäßig Daten über See nutzen zu können. Nun bitte beachten, dieses Gesetz wurde von den USA eingeführt oder dieser Cloud Act, nicht etwa von Europa. Es regelt aber den Datenverkehr mit Europa. Und da könnt ihr schon mal überlegen, ja, in welche Richtung das geht. Dennoch haben auch EU-Staaten davon was, denn es wird zumindest mal geregelt, wie Firmen und Institutionen, auch Regierungen aus entsprechenden EU-Ländern auf Daten zugreifen können, die in den USA gespeichert sind. Und damit kommt etwas zum Tragen, wovor viele eigentlich schon lange Angst gehabt haben. Nein, nicht diese Leute, die was zu verbergen haben, sondern generell auch Firmen und so weiter. Das Problem ist, die Daten sind nicht mehr sicher. Ach gut, ja, das ist so eine abgedroschene Phrase. Ja, ganz klar. Ne? Wer das alles hier beobachtet hat und sich in den letzten Jahren das vor Augen geführt hat, der weiß natürlich, dass die Daten weder sicher waren, noch sicher werden. Ja. Ist eine Illusion. Wunschdenken geht nicht im Internet, geht überhaupt nicht. Ja, aber jetzt ist es offiziell und legal und kann somit dann eben auch genutzt werden, um jemanden einen Strick zu drehen. Ja, ganz einfach. Das ist eben diese Gefahr und das kritisiert auch die EFF massiv. Hier werden Daten der Nutzer nicht geschützt, sondern ja quasi freigegeben, zum Abschluss freigegeben. Und da stellen sich natürlich viele Fragen, welche Regierungen haben wo Zugriff und so weiter und so weiter. Aber angesichts dessen, ich habe mich da letzte Woche mit ausführlich beschäftigt, ich konnte es kaum glauben. Ja. Also es ist ja heute der 2. April, dann gestern 1. April gewesen, da habe ich gedacht, okay, das ist ein April-Scherz, ne? Aber nee, die Meldung kam schon ein paar Tage vor rein und tatsächlich war das 24. März, ja. Und tatsächlich war das also schon längere Zeit in Planung. Und da weiß ich, also ich weiß ehrlich gar nicht, wie ich das noch beschreiben soll, dramatisch, ja. Das hat ja, auch ich habe schon so oft gesagt, oh, unsere Privatsphäre, unsere Daten sind in Gefahr und jetzt kann ich sagen, ja, unsere Daten sind in Gefahr und dann, na, das machen die Leute, oh, Genau, und das war's dann. Das vielleicht war das auch eine Intention, ja, dass man bei jedem Furz gleich über Datenmissbrauch und Datenskandal redet, so dass die Leute dermaßen weichgespült sind und so dass man hier dann sagt, ach schon wieder ein Datenskandal, ach schon wieder Datenzugriff von irgendjemand, also ach egal, ja, was soll's. Nein, also Fakt ist, ja, wenn ihr Daten jetzt zum Beispiel in den USA, sagen wir mal bei Google, habt, dann kann auch zum Beispiel die deutsche Regierung bei Google jetzt ganz einfach auf eure Daten zugreifen, ja, sofern die eben da berechtigt sind. Und bisher war diese Berechtigung sehr schwer zu bekommen. Jetzt ist sie eigentlich relativ einfach zu bekommen, denn es wird ja jetzt durch diesen Cloud Act definiert, wer zugreifen darf, ohne Richter, ohne alles. Ja, wunderbar. Damit wird natürlich ein großes Fragezeichen gestellt und es unterstreicht auch das, was ich immer gesagt habe. Ja, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, das mache ich ungern, aber in dem Fall mache ich es gern, ja, zu sagen, ich habe es ja gleich gesagt. Ja? Also Leute, ich habe es ja gleich gesagt. Wenn ihr haben wollt, dass eure Daten sicher sind, dann lasst euch nicht einlullen von so Aussagen wie, oh, die bösen Russen, oh, die bösen Chinesen, was die mit den Daten machen, unglaublich. Ja, kann euch aber vollkommen egal sein, was die mit euren Daten machen. Euch darf aber nicht egal sein, was die Nationen mit euren Daten machen, die Zugriff zu euch haben, die Verträge haben, die Vereinbarungen haben, wie jetzt eben zum Beispiel der Cloud Act. Das heißt, wenn ihr Daten in den USA speichert, kann darauf zugegriffen werden und es kann eben euch da Schwierigkeiten entstehen. Habt ihr die Daten auf einem chinesischen oder auf einem russischen Server, dann könnt ihr mal ganz gemütlich einen Stinkefinger zeigen. Ja? Da hat nämlich keine der Nationen, die euch betreffen, die euch ans Bein pinkeln können, Zugriff drauf, sofern ihr im Westen wohnt. Umgekehrt übrigens genauso. Also wenn ihr jetzt in China oder in Russland wohnt, dann nehmt westliche Server. Ja, geht genauso nicht. Ja, wenn da eine Anfrage kommt, ja, wir wollen die Daten von dem Nutzer haben, wir möchten Zugriff auf den Account, dann heißt aus dem Westen, ja klar, natürlich. Ja. Kannst du vergessen. Ja. Und umgekehrt genauso. Ja, wenn dann, in Europa ein Staat oder die USA anfragt, ja, der und der User, wir möchten gerne alle Daten haben, dann sagen die, ja klar, nö. So und jetzt? Geht nichts. Fertig. Gibt keine Vereinbarung, dass die zusammenarbeiten, nichts. Und das war's dann. Das ist übrigens nicht nur begrenzt jetzt auf russische oder chinesische Server, sondern es ist auf alle Nationen begrenzt, die eben keine Verträge haben und die eben Daten an die andere Nation, an die westlichen Nationen eben nicht rausgeben. Fertig. Ende Gelände. Ja. Und hier wird's jetzt super einfach. Also, das sind so skurrile Sachen auch, ja, wo man sagt, ja, okay, wenn man nichts zu verbergen hat, okay, gut, ne, das ist ja immer dieser Spruch. Aber es sind auch eben so skurrile Sachen wie, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, ja, was ihr in welcher Form wo ablegt. Das gilt insbesondere für die EU-Datenschutzbestimmungen, die Regeln, welche Daten ihr wo zum Beispiel ablegen dürft. Zum Beispiel dürft ihr nicht alle Daten auf einem ausländischen Server ablegen. Das kann nun eher nachvollzogen werden. Ja. Und schlicht, man hatte bisher die Sicherheit, dass zum Beispiel auf die E-Mails, auf die Daten, die man bei Google Drive hatte oder sonstige Sachen, auch andere Firmen sind davon betroffen, Microsoft, Facebook, überall, ja, dass da eben zum Beispiel die lokalen Behörden nicht so einfach Zugriff haben können, ja. dass da schon ein Mechanismus in Gang gesetzt wurde. Da haben auch die Amerikaner natürlich darauf geachtet, dass nicht von auch von Partnerländern hier Anfragen kommen für Nichtigkeiten. Ja, da musste schon einen guten Grund vorlegen, dass die Datenintegrität der US-Server quasi aufgehoben werden. Jetzt ist es ist die Datenintegrität aufgehoben worden quasi durch ja durch diesen durch diese Richtlinie, durch diesen Erlass. Also das ist schon ziemlich bitter. Ne? Umgekehrt übrigens auch genauso. Die USA behält sich eben auch das Recht vor, auf Daten zuzugreifen, die eben im Ausland liegen. Ja? Und inwieweit das mit den Partnerländern dann abgesprochen ist, das weiß ich nicht. Ja? Allerdings der eine Weg, der reicht da schon. Und somit können wir dann ja, uns darauf gefasst machen, dass unsere Amateure auch bald in euren Daten auf Servern in den USA rumfuschen dürfen. Ne? Genau, so sieht's aus. Gut, Lösung, ja, wie immer, ne? Verschlüsseln vielleicht. Nein, ist keine Lösung, klar, weil viel zu kompliziert. Stellt euch mal vor, Google Drive mit Verschlüsselung nutzen, sehr lachhaft. Ist die Verschlüsselung so gemacht, dass eben dass ihr eure Dokumente beispielsweise auch mit Google bearbeiten könnt. Das heißt, das müsste dann eine Verschlüsselung von Google direkt sein. Die gibt es nicht, aber selbst wenn es die gäbe, wären die Daten immer noch nicht vom Zugriff gesichert, denn schließlich muss ja dann Google auch euren Schlüssel haben, sonst könntet ihr die Daten ja gar nicht sehen. Ja, also die müssen ja entschlüsselt werden auch. Ja. Und deswegen geht das nicht so einfach. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Google halte ich für momentan absolut utopisch. Ja. Zumal es auch eine Fülle von Problemen geben würde, wären das feste Keys, könnten diese Keys recht schnell unterwandert werden, sind es dynamische Keys, dann stellt sich die Frage, wie die generiert werden und natürlich auch die Frage nach dem möglichen Datenverlust. Stellt euch schon mal vor, da ich kenne das von verschiedenen OTR-Programmen, die Jabber, also XMPP benutzen. Da war auf einmal das Keypaar nicht mehr zu rekonstruieren und dann waren alle Chat-Daten verloren. Stellt euch das mal vor, das passiert dann bei eurem Google Drive. Also geht auch nicht, ne? Und die restlichen Lösungen, die eben lokal funktionieren, sind alle so kompliziert und umständlich zu bedienen, dass das einfach niemand machen wird und auch niemand machen kann, der effektiv Daten nutzen möchte und die Cloud als grundsätzliche Verbesserung seines digitalen Lebens nutzen möchte. Sprich, heutzutage hat jeder mehrere Geräte und die müssen untereinander auf alle Daten zugreifen können, ja. Und da gibt es nur wenige Optionen. Eine Option, was immer gern gesagt wird, ein eigener Server betreiben, ja, der ist dann wahrscheinlich unsicherer als die Cloud, weil nicht jeder ist ein Super-Admin und man braucht heute einen Super-Admin, um ein System auch nur halbwegs sicher zu machen. Nur halbwegs sicher. Google hat da zum Beispiel ein riesiges Sicherheitsteam und somit zählen auch die Google-Server zu den sichersten überhaupt. Also so einfach ist das alles nicht, ja. Und selbst wenn ihr dann denn der Super-Admin seid, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass das dann auch einen Haufen Energie kostet, einen Haufen Strom kostet, wenn ihr hier einen eigenen Server laufen habt, ne, was immer gern genutzt wird. Ja, die alten Geräte, ja, so altes, ausrangiertes Gerät, ja, braucht meistens dreimal so viel Strom wie das aktuelle Gerät. Und dann können wir uns auch gern mal ausrechnen, wie umweltfreundlich es wäre, wenn jeder Hinz und Kunz sich seinen eigenen Server in den Keller stellen würde und betreiben würde. Ja, ne? Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen und die Sicherheitsrisiken möchte ich mir auch nicht ausmalen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Cloud werden wir nicht aufhalten können, also den Cloud Act, ja, und deswegen stellt sich mal wieder grundsätzlich die Frage, sollen wir wechseln auf ein Cloud-Betreiber auf einen Betreiber eben außerhalb von den USA, von dem westlichen Zugriffsbereich. Ja. Ich werde da vielleicht in den nächsten Wochen mal eine Alternativliste zusammenstellen. Ja. Es geht ja nicht nur um die Dienste übrigens jetzt wie Google Drive, sondern auch um Dienste wie Maps, Mail und so weiter, überall, wo eben Daten anfallen können. Also im Prinzip müsste man das ganze Paket dann umswitchen oder zumindest teilweise umswitchen für Sachen eben, wo man nicht haben möchte, dass da jemand Zugriff drauf hat. Ja. Also ich lasse mal den Datenschutz Paranoikern die Vorstellungen, was alles mit diesem Cloud Act gemacht werden kann. Ja, aber ich sag nur eins, wenn ihr denkt, es sei absurd, dass jemand möglicherweise unter Beobachtung kommt, weil er Halal-Gerichte bestellt, dann frage ich mich, warum genau das bei den Fluglinien beispielsweise registriert wird. Also es wird festgehalten, welches Essen ihr bestellt. Ja. Nur mal so. Gut, also damit komme ich auch zum nächsten Thema, was viel, viel lustigeres, schöneres, aber nichtsdestotrotz weniger ernsthaftes. Ja. Beziehungsweise, das ist eigentlich sehr ernst bei vielen Spielern. Ja. Aber ich fange mal vorne an. Pokémon Go, ja, neue Spezialaufgaben und Quests gibt es ja jetzt. Nein, kein April-Scherz. Übrigens, ich habe probiert hier, ja, also keinen April-Scherz, keinem April-Scherz aufzusitzen. Ich kann es allerdings auch nicht hundertprozentig versprechen. Deswegen hasse ich den 1. April auch. Ja, man weiß nie, was echt ist und was nicht. Ne? Das ist aber echt und die Quests, die es da gibt jetzt, also Aufgaben, die man erfüllen muss, ja, erinnert schon fast ein bisschen an MMORPG bei Pokémon Go. Das finde ich ganz, ganz interessant. Es gibt zunächst mal sogenannte Field Quests, ja, wo ihr also einen Stempel bekommt pro Tag. Ja, könnt ihr maximal einen Stempel bekommen. Und das sind verschiedene Aufgaben, die ihr machen müsst. Zum Beispiel ein Dragon-Type-Pokémon fangen oder drei Arenen-Schlachten gewinnen, ja, oder drei Raids und so weiter und so weiter. Und für alle Aufgaben, die ihr dann abgearbeitet habt, bekommt ihr erst einmal schon Gegenstände, ja, oder auch also doch Gegenstände bei den Field-Aufgaben, genau, wie zum Beispiel Tränke, Bälle, Module etc. und so, etc. und so weiter und so weiter. Also wunderbar, ja. Und für jede abgeschlossene Aufgabe bekommt man einen Stempel. Wenn man 7 Stempel hat, dann kriegt man sogar noch eine Überraschung, ein Überraschungspaket mit zum Beispiel einem also Sternenstaub, ein unbekanntes Item, also das steht nicht fest, was da drin ist, ja, und ein Pokémon erscheint, ein spezielles Pokémon erscheint, das man nur so kriegt und oder zumindest so einfacher kriegt. Und das ist natürlich äußerst verführerisch und lässt hoffen, dass jetzt auch legendäre Pokémon mal zu fangen sind, ohne dass man einen Raid machen muss. Also ich finde das äußerst gut. Und zusätzlich gibt es dann die Spezialaufgaben von diesem, Professor Willow, genau, Professor Willow. Und das sind dann so Sachen, eben wie zum Beispiel, dass man 5 Pokestops am Tag abgrasen muss, ja, oder 10 Pokémon fangen und so weiter und so weiter. Und dafür bekommt man schon mal XP. Und wenn man diese Aufgaben erfolgreich, also diese 3 Aufgaben dann erfolgreich erledigt hat, dann bekommt man auch hier wieder Belohnungen, die recht gut ausfallen können. Auch hier Bälle, Tränke und so weiter und so weiter. Ja. Also Niantic hat sich da was einfallen lassen und fügt einen wichtigen zusätzlichen, Spielmodus ein, ja, möchte ich schon fast sagen. Das ist nicht schlecht. Das dürfte die Pokémon-Fans freuen. Die nehmen übrigens auch Pokémon Go ziemlich ernst, wie sich jetzt gezeigt hat. Zu diesem Event, das es da gab, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt, letztes Jahr gab es ja im Juli so ein Event, wo man auf Partys, ja, verschiedenen Partys weltweit da hingehen konnte und konnte dann spezielle Pokémon fangen. Es wurden spezielle Zonen eingerichtet, wo ein Haufen Pokestops waren. Und da musste man dann sogar Eintritt dafür bezahlen, um in diese Zonen reinzukommen. Ja. Das Problem war, dass es ein Desaster war. Die Plätze waren vollkommen überrannt. Ja. Die Server waren überlastet von Niantic. Ich meine, die müssten ja mittlerweile wissen, wie stark Pokémon Go genutzt wird. Und wenn so Special Events sind, dann bricht eben mal wieder alles zusammen. Und genau so war es. Ja. Zusätzlich natürlich vor Ort auch Probleme mit den Netzbetreibern. Das sieht man auch bei uns. Manche Netzbetreiber waren da hoffnungslos überfordert. Bei uns auf dem Event hat Vodafone, war es glaube ich, sogar extra Sendestationen, mobile Sendestationen aufgebaut. Ja, schnell, also sind da mit Autos hingefahren und haben dort mobile Sendestationen schnell aufgebaut, weil die gewusst haben, also da geht's rund. Wenn wir das nicht machen, dann bricht das ganze Netz in der Region zusammen. Ja. Und das hat dann geholfen. Andere Anbieter wie O2, die Zeichen der Zeit eben verschlafen, ja, haben die Leute wieder nichts machen können. In den USA jedenfalls waren die Leute da ziemlich sauer, weil auch die Server von Niantic eben immer wieder in die Knie gingen und deswegen wurde eine Sammelklage angestrebt gegen Niantic. Und Niantic weiß, dass das nicht so ohne ist, ja, und hat sich jetzt außergerichtlich geeinigt. Insgesamt werden etwas über 1,5 Millionen Dollar an Schadensersatz gezahlt den Spielern, die eben dort Probleme haben oder hatten. Dort muss man sich jetzt melden. Und nachweisen natürlich, dass man auch tatsächlich dort war, zum Beispiel das Eintrittsticket oder ähnliches. Und dann wird eben die Entschädigung gezahlt. Ja, wer mehr als 107 Dollar haben möchte, der braucht dann entsprechend auch die Rechnungen von den Ausgaben. Das kann schnell erreicht werden, denn wie bekannt wurde, sind viele Spieler kreuz und quer durch die USA gereist zu diesem Event, der in Chicago war. Und da wurden oft wesentlich größere Summen allein schon an Fahrtkosten akut, plus dann eben noch Übernachtung und so weiter. Ja. Und das Geld kriegt man jetzt eben ersetzt. Tja, ihr seht, das ist nicht so ohne. Und ja, Pokémon Go ist eben ein Spiel, das immer noch sehr, sehr viele Millionen von Spielern begeistert. Und wer begeistert ist und kann dann das nicht spielen, der wird auch ganz, ganz schnell sauer. Ja, Lindsay Lohan ist auch sauer geworden, auch wegen einem Videospiel, und zwar wegen GTA 5. Ja, hat ja geklagt, das geht ja schon seit Jahren, und hat auch schon verloren vor Gericht. Ja, aber die Berufung sollte dann die entsprechende Wende bringen, aber, das Gericht hat klar entschieden, dass Lindsay Lohan keine Berechtigung hat, ja, hier Schadensersatz von Rockstar zu bekommen. Warum wollte Lohan eigentlich Geld? Ja, und zwar, da gab es ein Bild von einer Spielfigur oder ja, es war eigentlich nicht im Spiel, sondern es war mehr hier diese Intro-Sequenz da, diesen einzelnen Bildern, so ein Einzelbild. Und dort war jemand, der angeblich aussieht wie Lindsay Lohan und ihr Erscheinungsbild eben kopiert hat. Ja. Naja. Und das ist natürlich absurd. Und genauso absurd hat es das Gericht jetzt auch endgültig ist jetzt endgültig entschieden worden, ja. Hier ging sogar gab sogar eine Stimmwahl dazu und mit 6-0 Stimmen wurde also zugunsten von Rockstar Games entschieden und damit war das dann eben weg. Das Gericht sagte, dass eben alleine ein ähnlich aussehender Mensch, ja, noch kein Grund ist für so eine überzogene Schadensersatzklage, zumal die nicht namentlich erwähnt wurde und auch sonst keine weiteren Hinweise auf Lindsay Lohan gegeben wurde. Nur weil die vielleicht dann so aussieht, wie die halt mal rumrennt, wo ich sagen muss, wer so rumrennt, der sollte eigentlich nicht vor Gericht klagen, sondern sollte mal ganz kleine Brötchen backen, ne? Aber okay, Assi ist ja momentan auch in, ne? Oder war zumindest in der Zeit, ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her, wie alt sind die eigentlich schon? Naja, jetzt ist bald sowieso vorbei mit den Einnahmen, ja, durch die Schlamperei, aber da muss es eben so gehen, aber mit Rockstar geht es jetzt auf jeden Fall nicht. Übrigens hat noch jemand geklagt, den Namen kenne ich noch nicht mal, auch die wurde dann zusammen mit diesem Urteil abgewiesen und damit ist es klar, also man darf auf Einzelbilder auch Personen zeigen, die so ähnlich aussehen wie ein Promi. Dann hat der Promi eben gelitten. Ganz einfach. Jo. Von einem Ding weiß ich, dass es ein April-Scherz ist, aber ich fand es ganz nett. Was heißt eigentlich April-Scherz? Google hat auf Google Maps die Suche Waldo, beziehungsweise bei uns heißt es Suche Walter. Ja. Aktiviert, das ist ja so ein Wimmelbild, ne? Und da müsst ihr ja immer so ein paar Figuren finden und das haben die ja recht schön umgesetzt, also Find Waldo ist eigentlich ein Klassiker, ja? Bei uns war es glaube ich nicht ganz so groß bekannt, aber trotzdem dürften es einige kennen. Ja, das kann man in Google Maps spielen, ja, dann werdet ihr quasi zu bestimmten Orten transportiert und wenn ihr dann dort draufklickt, dann seht ihr ein Bild, so ein Wimmelbild eben und dort müsst ihr dann diese entsprechende Figur finden. Ganz fantastisch gemacht. Und ja, das kann eigentlich ruhig so bleiben, ne? Jetzt aber nicht, natürlich, ist klar, es ist einer von diesen April-Scherzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das ein April-Scherz sein soll. Deswegen ist es auch drin, weil das finde ich gar nicht schlecht. Wie lange es noch geht, weiß ich nicht. Also guckt schnell mal rein. Ist sowohl im Internet auf maps.google.com über einen Browser auf dem PC zu spielen oder aber auch auf eurem Smartphone in der Google Maps App. Ja, ich habe zwar jetzt schon zwischendrin wieder viel erzählt, ja, aber trotzdem habe ich noch was, das würde eigentlich gut, oder das zeigt eigentlich gut, was mit dem Cloud Act da noch für Probleme auf uns zukommen, ja. Wenn man da den Spagat macht und sagt, ja gut, wenn das verboten ist, ja, dann könnten sich ja auch Behörden dafür interessieren, wenn es nicht verboten ist, ja, warum wird es dann gemacht? Was tatsächlich passieren soll, ihr lacht euch gleich kaputt. Und ich hab nachgeguckt, also das ist offenbar auch kein April-Scherz. Die Meldung ist vom 27.03. Microsoft hat eine neue Dienstleistungsbedingung für Services eingeführt. Darunter sind oder davon betroffen sind Skype, Xbox Live, Bing, Cortana und verschiedene Cloud-Angebote. Also auch Skype ist davon betroffen, ja. Also darin wird untersagt, beleidigende Äußerungen zu tätigen. Ja, auch Pornos und explizierte Gewaltdarstellungen sind künftig tabu. Gut, jetzt Skype, beleidigende Äußerungen. Also das heißt, ich darf jetzt nicht mehr zu jemand, wenn ich mit dem skype, darf ich nicht mal sagen, du Arschloch oder so. Ja? Oder du Depp, Idiot, Penner, Arsch. Das darf ich jetzt nicht mal sagen, ne? Da stellen sich gleich mehrere Fragen auf. Ja. Wie kann das kontrolliert werden? Warum sollte es kontrolliert werden? Was geht private Unterhaltungen den Plattformsbetreiber an? Stellt euch mal vor, wenn ihr einen Telefonanschluss nehmt, dann müsst ihr unterschreiben, dass ihr über das Telefon keine beleidigenden Äußerungen tätigt. Für wie dumm wollen die eigentlich die Menschen noch verkaufen? Ich kann euch sagen, ihr habt das Recht auf eure Emotionen. Ihr habt das Recht auf Hass. Das muss man ganz klar sagen. Ihr habt das Recht auf Liebe auch, ja, ganz klar. Aber ihr habt das Recht. Wenn jemand der Meinung ist, dass er sich beleidigt fühlt, dann muss er eine Anzeige machen. So funktioniert das in einem Rechtsstaat, ja. Es kann nicht sein, dass eine Privatfirma schon präventiv da vorschreibt, was man darf und was man nicht darf. Was man darf, ist immer noch der Gesetzgeber dafür zuständig. Und das hat einen guten Grund, warum das so gefasst wurde. Und auch dieser Hassbegriff, das darf man nicht zu verweichlichen. Ja? Jeder Mensch hat das Recht, etwas zu hassen. Ganz klar. Übrigens kann auch jeder Mensch lügen. Es darf nur durch die Lügen niemand anderes Nachteil bekommen. Ja? Das heißt, ich kann auch sagen, ja, gestern Abend war der Himmel grün. So. Könnt ihr euch dreimal im Kreis drehen, einen Schaum vom Mund kriegen oder sonst irgendwas. Ja? Ich habe das Recht, das zu sagen. Fertig. Ja? Und das wird immer weiter aufgeweicht. Ja? Der Redefilter bei Skype ist eigentlich sowas von absurd. Ja? Da frage ich mich schon, wie verrückt ist die Welt mittlerweile eigentlich? Soll wirklich jede Art von Gefühl, jede Art von Emotion unterdrückt werden, nur weil so ein paar Idioten denken, das ist politisch nicht korrekt? Ich verstehe das alles nicht mehr, weil wenn man nicht mehr deutlich sprechen kann, dann kann man sich auch nicht mehr deutlich erklären, ja, und positionieren auch. Gleichzeitig werden dann solche Sachen gemacht, wie der Westen gerade mit Russland zum Beispiel veranstaltet, wo ich denke, also hier, ne, so ganz bei sich sind die ja nimmer, wenn die nicht sehen, was die da gerade anrichten, ne, da ist noch nicht mal ein Untersuchungsergebnis fertig, ja. Nix, da wird gemutmaßt und anhand dieser Mutmaßungen, ja, beschwört man absichtlich schwere internationale Krisen hervor. Die sollten doch wirklich mal gucken oder mal überlegen, vielleicht ein paar alte Dokumentationen schauen, was da so passieren kann, wenn man gegenseitig so das und angefangen hat, ganz klipp und klar der Westen, Großbritannien hat angefangen, ganz klar, ja, weil eben ohne Untersuchungsergebnis schon gehandelt wurde. Da muss ich sagen, die sollten sich wirklich mal so ein paar alte Reportagen angucken. Also 15 Minuten etwa, insgesamt, alles drum und dran, ja, dauert es etwa 30 Minuten und die Welt ist vorbei. Die Welt existiert nicht mehr, die Menschenwelt zumindest. 30 Minuten. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, ein bisschen besonder reagieren. Weil Diplomatie scheint wohl mittlerweile ein Fremdwort zu sein. Ich weiß nicht, wer wen da aufgehetzt hat, aber Theresa May braucht ja auch unbedingt innenpolitisch einen festeren Stand. Die ist ja kurz davor, abgesetzt zu werden, aber wenn die natürlich so einen Konflikt am Laufen hat, ne, dann müssen natürlich, dann sind natürlich alle vereint hinter ihr. Ne? Bei Trump denke ich auch, ist es eigentlich auch nur noch eine Frage, bis er einen größeren Konflikt irgendwo anzettelt, ne? Weil das ist ja übrigens bei jedem US-Präsidenten gewesen, bei Antritt, sobald er wackelt, ne, gibt es halt mal einen kleinen regionalen Krieg und schon steht die Bevölkerung hinter dem Präsidenten. Ja. Mal gucken. Tja. Nun denn, die Welt ist aufgeteilt, ja, mal wieder, und die Kommunikation soll jetzt auch in Gut und Böse aufgeteilt werden, da kann ich sagen, ohne mich, ja, es bleibt, wie gesagt, die Frage, wie das überhaupt kontrolliert werden kann, aber allein, dass es da drin steht, also, vielleicht sollte man dagegen klagen. Vielleicht sollte man Microsoft verklagen wegen diesen Bedingungen, denn die sind meiner Meinung nach zumindest bei uns grundgesetzwidrig. Ja. So sehe ich das. South Park hat ja auch immer so ein paar Probleme mit Zensur und so. Ja. Um jetzt mal zum lustigen Video der Woche zu kommen. Und die haben auch mal dargestellt, was so eine Zensur alles ruinieren kann, zum Beispiel das Weihnachtsfest. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, ist doch Ostern. Das wollte ich schon immer mal machen, ja. Weihnachten an Ostern, ja, das ist doch ganz klar. Da müsste ich so viele Schulden eintreiben, ne, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen würde. Ja, das geht natürlich nicht, aber immerhin kann ich eine Weihnachtsfolge von South Park empfehlen, ja, und die habe ich auch verlinkt. Zensur ruiniert Weihnachten, genau. Mr. Hanky, der Weihnachtscode. Vorsicht, nicht empfehlen dabei, was zu essen bei dieser Folge. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wenn ihr immer Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr Kommentare hinterlassen, entweder zum Videobeitrag oder Diskussionsforum. Ihr könnt auch auf wochensicht.thenetcast.com gehen. Wochensicht.thenetcast.com, dort findet ihr auch Links und Informationen. Wie auch beim YouTube in der Beschreibung. Ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.